Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, 2. Kapitel, Vers 15 bis 16. Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben, denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Gott segne dieses Wort. Glaube und Gesetz. Im Galaterbrief hier konfrontiert der Apostel Paulus seinen Wegbegleiter und Glaubensbruder hier, den Petrus. Und was hier wichtig ist, ist, dass dass es oft eine Tendenz gibt und auch gab da, dass man durch gute Taten oder dass man sich ans Gesetz hält und dadurch in eine Beziehung zu Gott kommen kann. Und Paulus sagt, das ist eben nicht so. Wir sind durch den Glauben an Christus in die richtige Beziehung zu Christus gekommen und nicht durch das Gesetz, also alleine. Und das wird ganz hier, das ist also ein Kontrast zwischen Glaube und Gesetz, ganz wichtig, dass wir nicht gute Taten vollbringen können, ohne Christus, also ohne persönliche Beziehung mit Christus, das führt zu nichts und bringt es nicht. Denn wir müssen uns im Glauben an Christus daran ausrichten und unsere persönliche Beziehung eingehen als reuige Sünder mit Christus, der alles das getan hat am Kreuz für uns, was wir niemals tun könnten. Und können. Und das müssen wir uns vor Augen halten und uns zu Herzen nehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hier, das ist also Glaube und Gesetz. Glaube an Gott, das wird hier auch im Bibeltext verständlich. Darauf kommt es an. Durch den Glauben an Gott werden wir von Gott angenommen und nicht durch gute Taten oder dass wir uns ans Gesetzbuch halten. Das Gesetzbuch hier bezieht sich auf das alte Gesetz von Mose. Die 10 Gebote und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass wir diese Gesetze, dass wir die nicht befolgen. Aber es ist nicht, dass diese Gesetze alleine, wenn wir uns daran halten, dann sagen, oh, wir sind ein guter Mensch oder so. Nein, das reicht nicht aus. Wir müssen eine persönliche Beziehung mit Christus eingehen durch unseren freien Willen. Und er kann dann in und durch uns wirken. Und dadurch das Gesetz in uns erfüllen. Es ist alles, was unser Jesus Christus getan hat für uns am Kreuz. Und das ist ganz, ganz wichtig für unsere Erlösung, denn darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir für den Galaterbrief, wo uns unser Bruder Paulus hier schreibt. Und das Glaube und Gesetz, wirklich Glaube ist das Allerwichtigste. Glaube an dich, unser Jesus Christus, ist übergeordnet dem Gesetz und das Allerwichtigste. Durch gute Taten alleine, ohne eine persönliche Beziehung mit dir oder mit Jesus Christus, können wir gar nichts ausrichten und unsere Erlösung ist auch nicht gegeben. Nur im Glauben in und durch dich werden wir von unserem Herrgott angenommen. Wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit, die du uns hier mitteilst im Galaterbrief. Beten dies in deinem Namen, in Christus Namen, beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.